بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wir sind angekommen beim sechsten Kapitel, Izhar-ud-Din. Izhar-ud-Din heißt so viel wie Islam verbreiten, Islam dominieren und so weiter und so weiter. Und wir werden 21 Punkte inshallah heute behandeln. Das erste, also Izhar-ud-Din hängt zusammen aus Da'wa, aus Dschihad, aus Khilafa und so weiter und so weiter. Solche Themen. Das erste, Da'wa ila Allah. Die Da'wa zu Allah. Das erste Beweis. Sura 16, Vers 125. Rufe zum Weg deines Herrn. Und Imam al-Tabari rahimallah sagt dazu, ruf zu der Scharia deines Herrn, welches er für seine Diener machte. Sura 41, Vers 43. Wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft? Zweitens. Zweitens ist Izhar-ud-Din. Die Bedeutung von Izhar-ud-Din habe ich bereits am Anfang erwähnt. Aber es heißt, wie gesagt, so viel wie den Islam zu verbreiten, dass der Islam dominiert, dass man ihn sozusagen ja nach vorne bringt. Allah sagt in Surah 9, Vers 33. Er ist es, der seinem Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um mir die Oberhand über alle Religionen zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. So, das dritte Punkt, der dritte Punkt ist Iqamatul Khilafa. Qamatul Khilafa bedeutet, die islamische Herrschaft einzuführen oder zu etablieren. Ja. Und wenn dies innerhalb 3 Tage nicht durchgeführt wird, dann ist jeder in der Sünde. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte, und das ist in der Sunan al-Bayhaqi, es ist nicht erlaubt, 3 Tage ohne Imam zu sein. Und es ist nicht gemeint, der Imam bei der Moschee, sondern Imam als Khalifa. Okay? Und Musnad Imam Ahmed, der Gesandte aus Islam, sagte, das Erste, was aufgelöst wird vom Knoten, ist das Herrschen mit Scharia. Und der letzte Knoten ist das Gebet. So. Und Allah sagt in Surah 5, Vers 49. Richte mit dem, was Allah abgesandt hat, und folge nicht ihren Neigungen. Okay? Wir kommen zum vierten. Bay'a, die Treueheit. Du musst dem Khalifa die Bay'a geben, wenn er die Bedingungen erfüllt hat. Okay? Ja. Sahih Muslim, Gesandter Rasulullah SAW sagte, wer seine Hand von der Bay'a zurückhält, wird Allah treffen ohne Entschuldigung. Wer ohne Bay'a auf dem Nacken stirbt, stirbt den Tod der Jahiliyyah. Sahih al-Bukhari und Muslim, Gesandter Rasulullah SAW sagte, wer etwas Schlechtes von seinem Emir sieht, soll geduldig sein. Denn derjenige, der sich von der Jama'a entfernt und stirbt, wird den Tod der Jahiliyyah sterben. Sahih Muslim und An-Nasa'i, wer auch immer sich vom Gehorsam und der Jama'a abwendet und stirbt, stirbt den Tod der Jahiliyyah. Das ist Kufr al-Asghar. Nicht Akbar, sondern kleine Kufr. Okay? Fünftens, dem Führer zu gehorchen. Surah 4, Vers 59. Und ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht den Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Warum ist es hier eingeschränkte Befehlshaber? Weil dem Befehlshaber wird nur gehorcht, wenn Allah und den Gesandten dabei gehorcht wird. Okay. Jetzt bin ich weg. Entschuldigung. Thank you. Tashida ala al-atba'. Das bedeutet nicht hart mit seinen Gefährten sein. Also der Emir zum Beispiel zu seinen Untergebenen. Suleiman bin Buraidah überliefert, dass sein Vater sagte, Yazid ibn Aslami sagte, wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam eine Armee auf eine Expedition schickte, sagte ihm zuerst, also dem Emir, fürchte Allah und behandle alle Muslime, die mit dir sind, gut. Behandle ja, alle Muslime, die mit dir sind, gut. Sahih Muslim. Siebtens. Al-Baghi, Al-Baghi-Rebellion. Also du musst wissen, dass du nicht gegen ein islamisches Land rebellieren darfst. Oder legitimischen islamischen Führer rebellieren darfst, solange er kein Kufr und Bawah macht. Keinen Kufr, der klar ist. Also, da muss ihm gehorcht werden, auch wenn er ein Unterdrücker ist. Okay? Sahih Muslim. Über Auf ibn Malik überliefert, über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, die besten der Imame, also Führer, sind diejenigen, die euch lieben und die ihr liebt. Ihr betet für sie und sie beten für euch. Und die schlimmsten Imame sind diejenigen, die euch hassen und die ihr hasst. Sie verfluchen euch und ihr verflucht sie. Wir fragen nur Gesandte, sollen wir nicht gegen ihn rebellieren? Er sagte, nein, solange sie das Gebet, also den Dien, mit Gebet hier ist Dien gemeint, die Scharia, für euch implementieren, und er wiederholte dies dreimal. Okay? Und Sahih Bukhari Nummer 7054 und Sahih Muslim. Wer auch immer von seinem Emir irgendetwas Schlechtes sieht, soll geduldig sein, das heißt nicht gegen ihn rebellieren. Derjenige, der sich von Al-Jama'a entfernt und stirbt, stirbt den Tod der Jahiliyyah. Achtens. Al-Khiyana, Landesverrat. Du musst wissen, kein Landesverrat zu begehen. Der Verrat gegen die muslimische Umma oder den Diener Allahs ist unter den schlimmsten Taten bei Allah und den Gläubigen. Allah sagt in Surah 8, Vers 58: Allah liebt nicht die Allah liebt nicht die Verräter. Okay? Neuntens. Amr bil Ma'ruf, das Gute gebieten. Du musst den Leuten das Gute gebieten. Also, das Gute heißt, was die Scharia als gut ansieht. Allah sagt in Surah 3, Vers 104. Aus euch soll eine Gemeinde entstehen, die das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Zehntens. Das ist umgekehrte. Nahi anil munkar. Du musst das Schlechte verbieten. Allah sagt in Surah 3, Vers 110. Ihr seid die beste Gemeinschaft, weil ihr das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Und ihr glaubt an Allah. Und der Hadith im Musnad Imam Ahmad, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Ihr müsst das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Oder Allah wird euch eine Strafe senden und ihr werdet ihn anflehen und bitten. Und ihn bitten, er wird aber nicht antworten, eine Annehmung. Der Hadith geht weiter und er zitiert die OBG. Ja. Surah 5, Vers 78 bis 79. Verflucht wurden diejenigen von den Kindern Israels, die Kuffar waren, und durch den Mund, oder wörtlich Zunge, Dawuds und Isas, des Sohnes Mariams. Dies dafür, dass sie sich widersetzten und stets übertraten. Sie pflegten einander nichts Verwerfliches, was sie taten, zu verbieten. Fürwahr, wie schlimm ist, was sie zu tun pflegten. Elftens, jetzt mal Ilm. Verbergen von Wissen. Kitm al-Ilm, das Verbergen von Wissen. Du musst wissen, Wissen vom Islam, dass man das nicht verbergen darf. Surah 2, Vers 174. Diejenigen, die verheimlichen, was Allah von der Schrift herabgesandt hat und das für einen geringen Preis verkaufen, sie verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. Und Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah, als er ihm sagte, derjenige, der über Wissen gefragt wird, also vom Dien, und der verheimlicht es, wird Yawm al-Qiyamah ein Zaum aus Feuer angelegt bekommen. Ja. Und Zaum, was ist das? Das sind Lederbänder, die einem Pferd ums Hals gelegt werden. Der Hadith ist in Abu Dawud und Tirmidhi. Zwölftens. Al-Idal bi-ghayr al-ilm. Debattieren über Allah ohne Wissen. Also du musst wissen, dass du nicht ohne Wissen über Allah debattieren darfst. In Surah 3, Vers 66. Ihr da seid es doch, die über etwas gestritten habt, wovon ihr Wissen habt. Wovon ihr Wissen habt. Warum streitet ihr aber nun über etwas, wovon ihr kein Wissen habt? Surah 22, Vers 3 bis 4. Und unter den Menschen gibt es manch einen, der über Allah ohne Wissen streitet und jedem rebellischen Satan folgt. So, ich wische jetzt Tafel. Dreizehntens. Fetwa geben ohne Wissen. Du musst wissen, dass du keine Fetwa ohne Wissen geben darfst. Sura 16, Vers 116. Und sag nicht von dem, was eure Zungen als Lüge behaupten. Das ist erlaubt und das ist verboten, um gegen Allah eine Lüge zu ersinnen. In Sura 17, Vers 36. Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sagte: Gewiss, Allah entreißt das Wissen nicht von den Leuten, aber verringert das Wissen, indem er die Gelehrten verringert, bis keine mehr da sind. So nehmen sich die Leute unwissende Führer, welche gefragt werden, und sie geben Fatawa ohne Wissen. So gehen sie in Irre und leiten andere irre. Hadith im Bukhari und Muslim. Viertens. Al-Hijra. Die Auswanderung. Al-Hijra, die Auswanderung. Du musst für Allahs Wohlgefallen auswandern, wenn jemand den Islam nicht praktizieren oder seine Pflichten erfüllen kann. Okay? Da muss man Hijra machen, wenn man kann. In Surah 4, Vers 97. Und wenn die Engel sie abberufen, und dann werden sie sie fragen, worin habt ihr euch befunden? Sie werden sagen, wir waren unterdrückt im Lande. Dann werden die Engel sagen, da war Allahs Erde nicht weit genug, so dass sie hätten auswandern können. Also sie hätten das machen müssen. Ja. Okay. Yazid bin Husayb bin Eslem sagte, der Gesandte Allahs, wenn immer er einen Emir zu einer Expedition sandte, sagte er ihm: Wenn du die Feinde von den Muschrikin siehst, ruf sie zu drei. Jeder, der darauf antwortet, akzeptiert es von ihnen und haltet eure Hände zurück von ihnen. Ruft sie zum Islam auf. Falls sie annehmen, akzeptiert das Islam von ihnen und kämpft nicht gegen sie, dann sag oder leg ihnen die Hijra auf von ihrem Dar, also von ihrem Gebiet, zu Darul Hijra, also zu Darul Islam. Zu machen und sag ihnen, wenn sie das tun, werden sie all das bekommen, was die Muhajirin bekommen, das heißt die Muslime, also an Rechten und so weiter und so weiter. Wenn sie das ablehnen, dann sag ihnen, sie werden dann wie die Beduinen, als Wüstenaraber der Muslime sein. Dieser Hadith ist in Sahih al-Muslim. Okay? 15 Tent. Al-Jihad. Was bedeutet Al-Jihad? Das bedeutet Allahs Wort am höchsten zu machen. Das ist Jihad. Allahs Wort am höchsten die, zu machen, die Kuffar bekämpfen dabei. Surah 9, Vers 29. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut, also die Jizya, aus der Hand entrichten und gefügig sind. Jizya ist die Steuer, die der junge männliche Käfer, Bürger von der Khilafa, das heißt, Halodwimi, zahlen muss, im Austausch für seine Sicherheit und sein Leben und Besitz zu schützen von den Muslimen. Es ist eine der Beispiele der Prinzipien der Scharia, von der Aussage des Gesandten Allahs, Islam ist überlegen und nichts wird es übertreffen. Al-Islam yu'ala wa la ya'ala. Oder wa la ya'ala. Islam yu'ala wa la ya'ala. Ich weiß nicht mehr genau, Wallahu a'lam. Die Kuffar dürfen also nicht nur zahlen, sondern müssen sich dem islamischen Gesetz fügen, gedemütigt und klein fühlen. Wie in der Aya erwähnt, Imam Abu Hanifa war sogar der Ansicht beispielsweise, glaubte, sie müssen ihren Kopf bei der Zahlung vor Demut senken. Und bei der Jizya, ich zeige das mal, die zahlen nicht, indem sie, also normalerweise, wenn man Geld gibt, gibt man das ja so, von unten, ich meine von oben nach unten. Man hat das Geld in der Hand, dann gibt man das von oben nach unten. Aber Jizya, die geben das Geld von unten nach oben. So als Demütigung, ja. Ich zeige es mal nochmal. Also die zahlen die Jizya nicht so, wie man normalerweise zahlt, von oben nach unten, sondern sie zahlen die Jizya hier, von unten nach oben zu den Muslimen. Okay, so. So. Wir kommen zu 16. تعلم الرامي والتدريب. Also dass man so lernt, wie heißt es, Stein, so mit diesen Steinschleudern zu schießen zum Beispiel und so weiter und so weiter. Okay. Surah 8, Vers 60. Und haltet für sie bereit, was ihr an kampfbereiten Pferden könnt, um dann mit den Feinden Allahs, um dann mit den Feinden Angst zu machen. Okay? Siebzehntens. Al-Ghulul. Von der Ghanima oder Fay zu stehlen. Du musst wissen, dass man nicht von der Beute stehlen darf. Na. Also das ist die Beute, die im Krieg erworben wird, aber noch nicht verteilt wurde. Abdullah ibn Amr überliefert, es gab einen Mann, der die Sachen des Gesandten Allahs aus ihm trug. Er hieß Kirkara. Der Gesandte sagte, er ist im Höllenfeuer. Sie gingen, um ihn zu sehen, und fanden ihn einen Mantel tragend, welches er nahm, yani Stahl, und in seine Habseligkeiten, yani Besitz, legte. Also machte Rulul, yani. Das ist ein Hadith, das sind Sahih, Bukhari und Muslim. Suleiman bin Bureida überliefert, dass sein Vater sagte, Yazid bin Husayb bin Aslam sagte, jedes Mal, wenn ein Emir auf eine Expedition sandte, sagte ihm zuerst, er soll Allah fürchten und die Muslime gut behandeln, die mit ihm sind. Und stehle, und jetzt überspringe ich ein paar Stellen, und stehle nicht Geld von der Beute. Sahih, Muslim. Du musst wissen, es ist nicht erlaubt zu schneiden, foltern, verstümmeln der Leichen im Krieg. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, verstümmelt nicht die Toten. Dieser Hadith ist in Sahih Muslim und im Muwatta Imam Maliks. Okay. Wir sind bei 19. Ihlaq al-Harith. Ihlaq al-Harith bedeutet Pflanzen zerstören und so weiter und so weiter. Du musst wissen, dass du die Pflanzen nicht zerstören darfst, yani. Also gemeint hier im Krieg. Allah sagt in Surah 2, Vers 205, oder was heißt Krieg? Dschihad heißt es. Meine ich. Wenn ich abkehrt, bemüht er sich eifrig darum, auf der Erde Unheil zu stiften und Saatfelder und Nachkommenschaft zu vernichten. Aber Allah liebt nicht das Unheil. Okay. 20. التنازل عن بلاد المسلمين. مسلمش اسلام تنكفار جيبن. Du musst wissen, dass es verboten ist, muslimisches Land in Kufar zu geben. Sa'id ibn Zayd überliefert, dass er gesagt hat, Allah soll ihm sagen hörte, wer immer eine Handspanne an Lüge, an Länge, Land mit Unterdrückung, das heißt nehmen oder weggeben, Land, welches jemand anderen gehört, wird am Tage der Abrechnung von seinem Nacken sieben Erden, um seinen Nacken sieben Erden tragen müssen. Hadith im Bukhari und Muslim. 21. Und letztens, der letzte Punkt hier. Al-Firar Yawm al-Dhahif. Al-Firar Yawm al-Dhahif. Das bedeutet, wegrennen vom Kampf. Kampffeld. Hab ich die vergessen. Al-Firar Yawm al-Dhahif. Wegrennen vom Kampffeld. Sura 8, Vers 15 bis 16. Oder ihr glaubt, wenn ihr auf die Ungläubigen trefft, während sie zur Schlacht anrücken, da kehrt ihnen nicht den Rücken. Wer ihnen an jenem Tag den Rücken kehrt, außer er setzt sich ab zum Kampf oder er schließt sich einer anderen Schar an, zieht sich fürwahr Zorn von Allah zu und sein Zufluchtsort ist die Hölle, ein schlimmer Ausgang. Und Allah weiß es am besten, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik. Inshallah, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.